Lass uns wieder aufstehen, wieder klar sehen. Du bist du und nicht Max Payne. Max Payne. Max Payne. Einstein hatte recht, Zeit ist relativ. Ich habe recht, Leben bedeutet spielen. Erstes Level, ziemlich blutig dort im Kreissaal. 80 Jahre Spielzeit, kein Endboss am letzten Tag. Jetzt sind wir da, egal ob niemand oder Superstar. Etwas erreichen, etwas ändern, ein guter Plan. Denn unser Glas ist schon halb leer oder halb voll. Du musst das selber wissen, wie du sehen musst oder sollst. Lass uns wieder aufstehen, wieder klar sehen. Du bist du und nicht Max Payne. Max Payne. Max Payne. Und wenn es schlimmer wird, ich weiß, sie sind weg. Deine Träume, deine Freude, dein Lachen hast du gut versteckt. Zweites Level, ein bisschen schwerer, das gut zu bestehen. Sie wissen alle, dass du sie gut verstehst. Doch du spielst fair, jeder bekommt das, was er verdient. Glück und Liebe und ein gutes Spiel. Doch ey, dieses Leben stemmt sich oft genug gegen dich. Payne würde sagen, besser geht es nicht. Wir haben Dornröschen immer missverstanden. Der Prinz hat sie nicht geküsst, um sie zu wecken. Es war andersherum. Er küsste sie, um sich aus dem Albtraum aufzuwecken, der ihn dorthin gebracht hatte. Ja. Lass uns wieder aufstehen, wieder klar sehen. Du bist du und nicht Max Payne. Max Payne. Max Payne. Lass uns wieder aufstehen, wieder klar sehen. Du bist du und nicht Max Payne. Max Payne. Max Payne.